In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Es ist alles noch ein bisschen in einer gewissen Unordnung in unserer neuen Behausung. Und erstmal mache ich die zweite Pilzdose auf, die ich hier noch rumstehen habe. Ja, es heilt noch ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, irgendein Bier. Cast gehört vom halben Jahr schätzungsweise, wo irgendeiner der Bierpodcaster gemeint hat, also Dosen wären gar nicht so viel umweltfreundlicher als Flaschen. Und ich glaube, das stimmt überhaupt nicht. Die sind deutlich umweltschädlicher, weil die halt im Grunde nicht recycelt werden. Und insofern tut man nichts Gutes, wenn man Dosen kauft. Insofern war das auch eine nicht so geile Idee von mir, aber wie alle denke ich auch, diese zwei Büchsen, darauf kommt es auch nicht mehr drauf an. Diese Welt ist verloren. Ganz lustig. Nicht wirklich lustig, aber hier in dieser Wohnung ist alles noch, es fehlt an einigen Ecken noch an Ordnung. Also wir haben so ein Arbeitszimmer, da ist noch ziemliche Unordnung. Da sind auch Bücher erstmal ins Regal geknallt worden. CDs und DVDs, da haben wir noch gar keine Ordnung für hier drin. Und das Kinderzimmer, da stehen auch noch Sachen drin, die nicht ins Kinderzimmer sollen. Und morgen wollen wir mal zu einem schwedischen Hersteller von Möbeln fahren und gucken, ob wir da irgendwas einkaufen, was wir da hinten stellen. Ist natürlich auch nicht so das Goldene vom Ei, aber man guckt ja trotzdem irgendwie dann auf Geschmack und Geldbörse. Und wir haben auch schon mal versucht, auf jemanden örtliches in der Möbelbranche zu bauen. Und damit sind wir dann auch auf die Fresse geflogen, weil der das dann irgendwie in der Tschechei das Bett bestellt hat und war nicht alles vollständig und dann kam der Rest halt 4-5 Monate später. Also, das hat alles so. Es gibt diverse Schwierigkeiten bei dem Kram, aber man kann es ja auch noch selber machen oder so, wenn man die Zeit hat. Oder so scheint meine neue Floskel zu sein. Ist ja auch super. Ja, heute war ich für diesen Monat das letzte Mal quasi alleinerziehender meiner Tochter. Denn meine Frau hat ihren Job gekündigt und ab morgen frei für den Rest des Septembers. Hat an ihrem letzten Arbeitstag Überstunden geschoben. Das muss man auch mal hinkriegen. Weil, keine Ahnung, was sie dahin gedrängt worden ist. Also, sie macht die Leute nicht und die Abteilung auch nicht mehr und naja, ist halt aber noch ein Mensch, der dann so ist zu sagen, ja gut, dann bleibe ich noch mal 1,5 Stunden länger. Und das kann sie ja mal in ihrem eigenen Podcast erzählen. Ja, Labercasts sind auch Müdigkeitscasts. Aber es ist ja auch schon 10 nach 11 und mit der kurzen geht es ja so 6:30 immer los. Und da ich tagsüber eigentlich nicht schlafe, außer so ein bisschen Powernapping, um die kleine, also man legt sich dem das kleine Ding und macht so ein bisschen das Schlafen vor und irgendwann pennt die dann auch ein. Und dabei schläft man teilweise wirklich 5 Minuten, teilweise wirklich 5 Minuten mit. Und dann waren wir heute wieder schaukeln und wir sind in die alte Heimat nach Pempelfort, nach Deredorf gefahren. Hat ein wenig geregnet, aber wir sind trotzdem ganz gut durchgekommen. Das hat der Regen hat da kurzen auch nicht so geschadet. Hat so einen Spaß am Husten momentan manchmal. Aber das scheint irgendwie nicht akut zu sein, sondern einfach nur spaßeshalber. Und währenddessen habe ich ordentlich Podcaste weggehört. Bei dem Podcast hören ist es bei mir immer so, ich höre die nicht relativ aktuell bislang, sondern ich spare mir die eigentlich immer so ein bisschen auf, um immer dann, wenn ich wirklich was auf die Ohren brauche, was Gutes zu haben. Und das Blöde dabei ist halt, dass man das nicht so, ja, tagesaktuell dann irgendwie hört. Und weiß nicht, ob sich das nicht irgendwie so gibt. Also, ich mag sowas nicht bei Zugfahrten. Zugfahrten sind, wenn man alleine Zug fährt, und das kommt ja bei mir, glaube ich, in nächster Zeit gar nicht mehr so unbedingt vor, dann finde ich es gut, was Sympathisches auf den Ohren zu haben, was man hören möchte. Und da ist ein Hörbuch nicht immer das Nonplusultra. Und ja, deswegen hatte ich mir das so angewöhnt, morgens irgendwie so in den Podcatcher und das Podcast-Programm zu gucken und zu sagen, ja, das und das laden wir mal wieder runter. Und dann ist man dann trotzdem wieder bei 10 Stunden, die man da irgendwie so an Vorrätigen hat. Und das ist ja mittlerweile schon fast ein komplettes Hörbuch. Da muss man das irgendwann auch mal weghören. Und heute wäre nicht unbedingt die Situation gewesen, wo ich gedacht hätte, also heute muss ich was Lustiges auf den Ohren haben. Aber es hat einen trotzdem beflügelt und erheitert, das alles zu hören mal wieder. Also die Frieses, den Flusskiesel, den Radiobastard, Wischbeiers Stundenhotel, Verbrechen-Podcast habe ich heute auch noch mal gehört. Und da muss ich mal im Netz gucken, ob der Fest- und Flauschig-Podcaster mittlerweile wieder einen illegalen Feed hat, um den auch schön offline über eine Feed-Adresse hören zu können. Ja, und da ist es dann doch immer so, das macht oft mehr Spaß, als irgendwie so seine Umgebung zu beobachten und zuzuhören, was die so erzählen, wenn man Straßenbahn fährt. Ja, man konzentriert sich dann kurzfristig mal auf was anderes und beamt sich aus der aktuellen Situation so ein bisschen raus, aber die aktuelle Situation ist ja oftmals eine Situation mit wildfremden Leuten. Und selbst wenn man darauf einsteigt, nö, sind das immer so Situationen, die sind auch relativ schnell wieder vergessen und die Unterhaltung in Straßenbahn. Die Unterhaltung in Straßenbahn sind jetzt nicht so diejenigen, wo ich sage, das hat mir jetzt aber Spaß gemacht. Sondern es ist meistens einfach ein gewollten Witz aus irgendeiner Situation mit dem Kind ziehend. Also, ne, man wird, wenn du mit Kind unterwegs bist, du wirst auf das Kind angesprochen. Und nichts anderes mehr. Also nicht, dass das vorher irgendwie komplett anders gewesen ist, aber vorher war es mir alles wirklich scheißegal und ich wollte auch nicht mit irgendwie jemandem reden. Aber wenn du mit Kind unterwegs bist, dann gucken die halt irgendwie aufs Kind und dann erzählen sie irgendwas zu unseren Fragen zum Kind und nehmen es zum Anlass, teilweise ihren eigenen Scheiß zu erzählen. Also heute war da irgendwie eine Frau, die erzählte, sie hätte 5 Jungen bekommen und mein Kind sähe doch auch so aus, dass ich bald eins nachlegen müsste und hä? Ja. Das ist so, man lässt ein Gespräch aus gewisser Höflichkeit plätschern und nach kurzer Zeit merkt man, ich möchte dieses Gespräch wirklich nicht führen, weil du bist durchgeknallt. Das war auch der Fall, als ich das letzte Mal beim Bäcker war. Da sprach mich vor dem Bäcker ein, also rechts neben dem Bäcker ist eine Wäscherei. Und da stand jemand davor und die Dame hatte auch irgendwie irgendwas am Mund, also Zahnpastaflecken sah das aus, also irgendwie so, und erzählte, sie wäre aus der Wohnung geflogen und obdachlos, keine Ahnung was, und müsste jetzt da die Wäsche waschen, aber sämtliche Waschmaschinen seien außer Betrieb. Ja, was ich erstmal nicht nachprüfen konnte und blöd geglaubt habe, und auf dem Rückweg habe ich mal reingeguckt und da stehen aber ja an die 20 Waschmaschinen. Also unwahrscheinlich, dass da die Technik der diverser Waschmaschinen kaputt gewesen wäre. Wir leben ja nicht in einem Doctor Who-Universum, wo irgendwelche Strahlen sind, die dann plötzlich alle Waschmaschinen außer Kraft setzen. Und die gingen mit mir weiter und ich holte Brötchen und dann stand blöderweise sozusagen die Bäckerei-Fachverkäuferin gerade in der Tür und dann wurde die auch noch vollgequatscht. Sodass sie nur mäßig mit meiner Tochter reden konnte und mich zum Abschied fragte, was macht man denn jetzt? So einfach ignorieren. Die Leute wollen sich ja nicht ernsthaft mit einem unterhalten, sondern nur ihren Scheiß loswerden. Und dann darf man da auch entsprechend drauf reagieren, finde ich. Ja, in Derendorf. Es ist kein Aufregertag gewesen. Also, ne, ich finde es ja bewundernswert, wie der Radio Bastard immer sich über sehr viele Sachen aufregen kann. Ich konnte mich heute war nicht viel zum Aufregen. Ich glaube, ich habe die Geschichte mit unserem Grinch noch nicht erzählt. Also der Grinch hat ja mir letztens erklärt, wie man die Papiertonne bedient, weil wir irgendwie eine Box reingestellt haben, die nicht kleingeschnitten war. Und oh, das darf aber nicht, weil Papiereimer ja nur alle 3 Wochen geleert wird oder so. Und auch wenn wir, glaube ich, 2 große Tonnen da stehen haben, darf das nicht. Und bei 5 Parteien und dürfte nicht. Und dann letztens, da war ich schon gut gelaunt auf den Grinch und wegen des Grinches. Und ich glaube, 2 Tage später kam ich hier an und da war ein DPG Mitarbeiter, der geklingelt hat vor mir. Irgendwer machte ihm die Tür auf und der rannte halt rein. Und da kam der Grinch auch raus und fragte, zu wem er denn wolle und dass es den Namen, zu dem er wolle, hier so nicht gäbe. Steht ja nicht auf den Klingelschildern. Und ich hatte ihm noch gesagt, gehen Sie mal durch, vielleicht ist hinten jemand bei dem Vermieter, der bei uns hinten drin wohnt. Und da sind ja noch andere Leute mit anderen Nachnamen. Aber der Grinch hat den Mitarbeiter quasi wieder vergrault. Und am nächsten Tag sprach ich den Grinch wieder und dachte, hat sich dann irgendwas geklärt? Und er sagt, ja. Ja, das war die Ehefrau vom Vermieter, die heißt ja wohl anders und so. Und die hat sich da für ihr Töchterlein ein Kleidchen für die Einschulung gekauft. Und das ist jetzt wieder zurückgegangen. Ja. Und ja, obsiegt ein bisschen die Schadenfreude, wobei es andererseits natürlich auch irgendwie gut und richtig ist, Leute eigentlich aus dem Haus zu vertreiben, die keinen guten Grund angeben können, weswegen sie da rumlaufen. Und wenn da irgendein Name ist, den man nicht kennt. Ja, was willst du machen, ne? Da ist es eigentlich auch ganz nicht völlig unrichtig. Ja gut, man hätte hilfreich sein können und einfach hinten fragen können. Das lag schon nahe, die Idee hatte ich ja auch und ja. Lese gerade, dass Christoph Metzelder da zu den Vorwürfen gegen seine Person schweigt. Der wohnt ja auch in deren Dorf, also insofern ist es eine Art von Nachbar. Und gerade im Verdacht über WhatsApp kinderpornografische Bilder verschickt zu haben. Ohne Frage, was man da sagen soll oder nicht sagen soll. Ja. Und in deren Dorf selber habe ich noch beim Buchladen ein schönes Schnäppchen gemacht. Und zwar für 2 Euro das Büchlein. Wo kommen die Wörter her? Und schau ich komme nicht auf den Namen. Also das kostet normalerweise 25 Euro und gebraucht mindestens, das habe ich gesehen, 10 mit Versandkosten. Und zwar herausgegeben von Hans-Joachim Gelberg, der auch das Best of, ist glaube ich auch so ein großes Buch von Josef Guggenmos rausgebracht hat. Und auch dieses Buch ist ausgesprochen schön gemacht, wie ich finde. Man kann da sehr schön drin stöbern. Also es sind sehr viele Bilder drin, die Textschriftarten sind unterschiedlich. Unterschiedliche Textformen gibt es, Ratespielchen gibt es. Und so machen Gedichtsbücher doch sehr Spaß, muss ich wirklich auch gerade mal sagen. Und mein Lieblingsgedicht, vielleicht kriege ich das doch zusammen. War von Hassan nicht, nein. Am Anfang war das Wort und es gefiel den Leuten. Das war, glaube ich, falsch. Doch, ich glaube, am Anfang war das Wort und es gefiel den Leuten. Sie fragten dann sofort, was soll das Wort bedeuten? Das fand ich ganz hübsch von, ich habe den Dichter vergessen, aber ich weiß ungefähr, wo das Gedicht war. Also beim nächsten Mal kann ich mit einem auswendig gelernten Gedicht protzen. Ja, da ist doch jetzt schon wieder unheimlich viel in dieser Folge, sogar Lyrik, Lyrik, Alkohol und damit fürs Kind mehr als 2 Reihen Bücher schon im IKEA-Regal. IKEA, ja, IKEA-Billigregal. Und ich bin noch hinter Bobo Siebenschläfer hinterher. Da gibt es Best-ofs von. Also es ist so für Kinder ein Einstieg, glaube ich, in das Verfolgen von Geschichten, die sich nacheinander ein bisschen aufbauen. Und pro Buch kostet das Bobo Siebenschläfer 10 Euro. Es gibt auch Pixi-Bücher. Und ja, schon nicht schlecht. Also 7 Bücher gibt es da, glaube ich. Das sind dann 70 Euro. Da gibt es aber auch Best-ofs. Und die sind aber auch nicht gerade billig. Also man kriegt sie nicht mehr original, sondern nur noch Secondhand. Und da sind die Kosten gerade auch bei, das habe ich gesehen, ich glaube, 25 Euro für 300 Seiten. Finde ich auch schon okay. Also Secondhand, naja. Hab's aber auch gerade gesehen bei Mami-Kreisel. Und da habe ich mal eine Mami angefunkt, ob das Angebot noch aktuell ist. So dass man darüber mal kommt. Aber das merke ich gerade in letzter Zeit, an bestimmte Bücher ist so im legalen und illegalen Bereich des Internets nicht ranzukommen. Wenn man nicht den Originalpreis zahlen möchte. Ich habe in den 90ern, sage ich mal, so, ja, so eine Einstellung gehabt. Ich glaube, der von Grass, ich weiß nicht, was damals noch rausgekommen ist, war Dicke Schinken von Grass in den 90ern. Beim Häuten der Zwiebel ist ja nicht so lang. Also da kam ein dicker Schinken. Und der sollte, ich glaube, 48 Mark kosten. Und das war so die Haltung, ja, habe ich auf dem Schirm und kommt doch dann in 2 Jahren als Taschenbuch raus und dann lese ich das dann als Taschenbuch. Und das war so die Einstellung da. Und ich weiß nicht, ob es diese Einstellung noch gibt, zu sagen, oh, ich warte, bis das Taschenbuch rauskommt. Aber da hatte man eine klare Haltung. Und da gab es ja auch noch neu billiger Bücher, die waren jetzt auch nicht so geil gebunden, wahrscheinlich auch eher geklebt. Und da gab es aber halt Lektüre durchaus für, ja, 6, 7, 8 Mark. 3, 4 Euro für ein gutes Buch. Also inhaltlich gutes Buch. In neu, das gibt es heute, glaube ich, nicht. Warum, weiß ich eigentlich nicht, aber ich glaube, das weiß ich nicht. Also es gibt es natürlich als Kindle, aber auch keine neuen Sachen. Also, oder irgendwelche Schriftsteller, die kein Geld damit verdienen müssen und das hobbymäßig betreiben. Solche Sachen gibt es sicherlich. Aber die Haltung habe ich noch im Hinterkopf, habe es lange Zeit gar nicht so nach vorne also gelebt, sage ich mal, weil ich sowieso so viel Geld dafür nicht ausgegeben habe. Manchmal schon. Aber ich rede gerade von einem Buch, das es nur original eigentlich gibt. Ne, das gibt es ein bisschen auch. Manche Angebote sind gebraucht. Aber das Original kostet 20 Euro für 200 Seiten. Das finde ich einen heftigen Preis dafür, dass man das eigentlich relativ fix gelesen haben kann in 2, 3 Stunden. Ja. Und das ist nicht mein Preis irgendwo. Da sage ich noch so, nö. Und ich habe es, glaube ich, finde es auch verwunderlich. Also es gibt auch Second-Hand-Anbieter, die durchaus bekannt sind. Und Midimops ist einer, der durchaus bekannt ist. Also habe ich auch gute Erfahrungen mit gehabt, qualitativ. Und die sind aber auch schon mit Versand, glaube ich, bei 17 Euro. Und das für ein Second-Hand-Buch finde ich auch schon, pff, ja. Dann gibt es das gar nicht mehr so oft. Ich rede von Helene Bukowski Milchzähne. Also, das habe ich gesucht. Und das ist mir, also, es soll ein bisschen verrückt, gut sein, aber wie gesagt, 20 Euro gebe ich da gerade nicht für aus. Dafür habe ich auch noch einen sehr, sehr großen Lesestapel, der abgearbeitet werden kann, wozu ich kaum komme. Und das fällt dann so ein bisschen alles zusammen. Wenn es ein super wichtiges Buch wäre, würde ich es kaufen. Für das Geld aber so ein Nebenbei-Buch. Nein, nein, nein, nein, nein. Und auch anderswo habe ich es nirgendwo gesehen. Ja. Und da dachte ich auch ein bisschen dran, als ich halt das Gedichtebuch, was ich heute gekauft habe, gesehen habe. Ja, also neu kostet es und es ist wirklich wert eigentlich, ne? 25 Euro. 50 Mark, 100 Ostmark. Obwohl Angebot 7,06 Euro. Also man kriegt sozusagen für 10 Euro gebraucht. Es ist ja schon 4 Jahre alt, das Buch. Das gibt es nicht als Taschenbuchversion. Also bei den Gedichtsbänden kann man nicht darauf hoffen, dass sie irgendwann mal in Taschenbuchform ankommen, auf den Markt kommen. Und das ist, glaube ich, eigentlich auch sinnvoll, weil Taschenbücher zu Gedichten sind ein bisschen schade, weil man Gedichte ja öfter mal wieder zur Hand nimmt, auch nach Jahren wieder. Und wenn man da so ein Taschenbuch hat, das irgendwie jemanden zerfleddert, ist es doch eigentlich ein bisschen schade. Also da darf man schon, gerade weil ja Dichter jetzt auch nicht so viel Geld kriegen, schon mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Wobei ich auch nicht weiß bei solchen Sammelbänden, ob da irgendwas noch an die Dichter fließt. Und ich, aber andererseits glaube ich, gerade bei Hans-Joachim Gellwerk kannst du richtig Kohle lassen. Da ist aber auch, ich bin gerade online da. Was denkt die Maus am Donnerstag? Das habe ich auch mal gehört. Davon. Das ist auch von Joachim Gugenmus. Joachim Josef. Ach, das ist auch eine Sammlung. Ich glaube, eine Sammlung habe ich aber von ihm schon. Ich weiß nicht, was das eine von der anderen, die eine von der anderen unterscheidet. Und wie viel man von den einzelnen Sachen dann wirklich zu Hause haben muss. Das ist auch so bei Leuten, die lesen, glaube ich, eine stetige Frage, weil jetzt gucke ich meinen Bücherschrank und sage, Bücherschrank an und sage, da sind schon einige, die liest du einmal und da sagst du, jetzt kannst du in den Bücherschrank, das wird man kein zweites Mal lesen. Wenige sind doch so, dass man sagt, von wegen doch, also wegen der Erinnerung und weil man es eventuell noch mal liest, bleibt es. Und man hat nicht unbedingt Lust, jetzt unbedingt die zu lesen, die rausfliegen sollen. Also, ja, und was braucht man für Kinder? Also da habe ich Kinder, was ich für Kinder jetzt sammle, ist jetzt teilweise Sachen, wo ich denke, muss, will ich haben. Und gerade Gedichte, Da habe ich jetzt schon Spaß, wenn ich da reingucke. Ich kann es noch nicht fürs Kind verwenden, aber da habe ich schon Bock drauf. Das finde ich schon gut und lustig und wichtig, sowas zu haben. Und auch Einsteigerbücher, so auch nicht schlecht. Und ja, also selbst meine Eltern, also der Größte, die haben einen großen Stapel von Kinderbüchern zu Hause. Die werden nicht großartig gelesen, aber sie haben einen großen Stapel. Ich weiß auch nicht, vielleicht sind die gelesen worden und ich war einfach nicht dabei. Ja, und selbst die, aber ich meine, die haben halt irgendwie halt immer Bücher zu Hause rumfliegen. Und wir haben ja schon teilweise eine absichtsvolle Sammlung und Krams, was da auch noch rumfliegt. Und lange rumfliegt. Ich sehe gerade, dass ich noch hier einen Stephen King rumfliegen habe. Stephen King habe ich noch nie gelesen. Ja, so, und jetzt werde ich noch mein Bierchen austrinken, euch in die Nacht entlassen und wünsche noch einen schönen Tag. Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.